Funkkolleg Musikgeschichte. 13. Kollegstunde. Instrumentalmusik als Klangrede. Autor Professor Dr. Wolfgang Ruf. Zu den gebräuchlichsten Begriffen beim heutigen Reden über Musik gehören Wörter wie Tonsprache, Musiksprache oder musikalische Sprache. Die in ihnen sich ausdrückende Gleichsetzung der Musik mit einer Sprache der Töne erscheint derart plausibel und selbstverständlich, dass man sich die historischen und ästhetischen Voraussetzungen, die zu ihrer Entstehung führten, kaum mehr bewusst macht. Dabei muss man unterscheiden. Es gibt einen umgangssprachlichen und einen wissenschaftlich-terminologischen Gebrauch des auf Musik bezogenen Begriffs Sprache. Der umgangssprachliche geht von eher vagen Entsprechungen oder bestenfalls partiell belegbaren Übereinstimmungen zwischen der Musik und der Wortsprache aus. Das Wort Sprache dient lediglich zur Veranschaulichung der Vorstellung, dass Musik etwas auszusagen vermag und sich nicht im freien Spiel der Töne erschöpft. Formulierungen wie Musik ist die Sprache der Gefühle oder die Sprache der Empfindungen, wie sie uns seit dem frühen 18. Jahrhundert immer wieder begegnen, sind Beispiele dafür. Fast genauso alt wie diese metaphorische Redeweise ist der wissenschaftlich begründete Gebrauch. Er geht davon aus, dass Musik ein System von Zeichen ist mit einer eigenen Grammatik und Syntax. Damit kann mit deren Hilfe ein Prozess des Mitteilens und Verstehens in Gang gesetzt werden, ganz so wie in der Sprache, nur eben in spezifisch musikalischer Weise. Am Anfang der modernen, von der Sprachanalogie ausgehenden Musikauffassung standen Erörterungen über die Existenz einer natürlichen und universellen Sprache, in der Mensch wie Tier ihre Affekte instinktiv zum Ausdruck bringen. Sie wurden bereits in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Frankreich angeregt. Der Philosoph und Musiktheoretiker Marin Mersenne zum Beispiel war davon überzeugt, dass Elemente der Universalsprache in den auf Konvention beruhenden künstlichen Wortsprachen als Akzente und Zeitmaße durchschlagen würden. Der Gesang sei nichts anderes als eine Intensivierung der natürlichen Affektlaute und eine Steigerung der gesprochenen Rede. Hier knüpfte die gleichfalls in Frankreich entwickelte Nachahmungsästhetik an. Sie erblickte, unter Bewertung auf Aristoteles, das gemeinsame Prinzip aller Künste in der Nachahmung der Natur. Einer ihrer bedeutendsten Vertreter war Abbé Jean-Baptiste Dubos. Nachdem er in seinen kritischen Reflexionen über die Dichtung und die Malerei aus dem Jahre 1719 darüber gesprochen hat, wie viel stärker die Dichtung auf das Gemüt wirkt, wenn sie auf dem Theater von der Mimik des Schauspielers und dem Bühnenbild unterstützt wird, fährt er fort. Uns bleibt, von der Musik zu reden, als dem dritten unter den Mitteln, die die Menschen erfunden haben, um der Dichtung eine zusätzliche Kraft zu geben und sie in Stand zu setzen, einen noch größeren Eindruck auf uns zu machen. Ebenso wie der Maler die Züge und Farben der Natur nachahmt, ahmt der Musiker die Töne, die Akzente, die Seufzer, die Tonfälle, kurz alle jene Klänge nach, mit deren Hilfe die Natur selbst ihre Gefühle und ihre Leidenschaften ausdrückt. Alle diese Klänge haben eine wunderbare Kraft, unser Gemüt zu erregen, weil sie die von der Natur festgesetzten Zeichen der Leidenschaften sind und ihre Energie von ihr erhalten. Wohingegen die artikulierten Worte nur willkürliche Zeichen der Leidenschaften sind. Die artikulierten Worte beziehen ihre Bedeutung und ihren Wert nur aus einer Festsetzung durch Menschen, die sie immer nur in einem bestimmten Lande in Umlauf haben bringen können. Zwar blieb nicht unumstritten, ob die Musik die Eindringlichkeit der natürlichen Affektlaute erreichen oder gar übertreffen könnte, doch war man sich darin einig, dass die volle Wirkung der Töne allein in der Verbindung mit dem gesungenen Wort erreicht würde. Noch im Jahre 1787, als die Instrumentalmusik in den Werken Haydns und Mozarts ihren höchsten Gipfel schon erklommen hatte, war Heinrich Christoph Koch, der führende Musiktheoretiker der Zeit, überzeugt, die Tonkunst kann eigentlich nur in Verbindung mit der Dichtkunst ihre höchste Absicht und ihren eigentlichen Endzweck erreichen. Und es ist ihrer Wirkung höchst nachteilig, wenn man sie von der Poesie trennt. Die Einschätzung der Instrumentalmusik als einer im Vergleich zur vokalen Musik ästhetisch unzureichenden Form hatte eine lange Tradition, die bis in die griechische Antike zurückreicht. Plato hatte Musik defizient als eine Einheit von Wort, Harmonie und Rhythmus unter der Führung des Wortes vorausgesetzt. Auch die im 15. Jahrhundert einsetzende Ausbildung einer eigenständigen, mehrstimmigen Instrumentalmusik bewirkte nicht die Gleichstellung mit der vokalen Musik. Die aristotelische Nachahmungslehre und die antik-rhetorische Theorie des Erhabenen in der Kunstdoktrin des französischen Klassizismus bildete den Ausgangspunkt jeglicher Ästhetik des 18. Jahrhunderts. Sie ließ sich auf textlose Musik nur anwenden, wenn man sie als ein tönendes Bühnenbild auffasste. Genau dies tat der vorhin zitierte Abbé Dibon. Die Musik hat sich nicht damit begnügt, in ihren Gesängen die unartikulierte Sprache des Menschen und die natürlichen Laute nachzuahmen, deren er sich unwillkürlich bedient. Diese Kunst wollte auch alle Geräusche nachahmen, die am fähigsten sind, uns zu beeindrucken, wenn wir sie in der Natur hören. Die Musik bedient sich nur der Instrumente, um diese Geräusche, in denen es nichts Artikuliertes gibt, nachzuahmen. Und wir nennen diese Nachahmungen Symphonien. Indessen spielen diese Symphonien tatsächlich gewissermaßen eigene Rollen in unseren Opern und dies mit großem Erfolg. Die Wahrheit der Nachahmung einer Symphonie besteht in der Ähnlichkeit dieser Symphonie mit dem Geräusch, das sie nachahmen will. Es gibt Wahrheit in einer Symphonie, die komponiert ist, um einen Sturm nachzuahmen, wenn die Melodie der Symphonie, ihre Harmonie und ihr Rhythmus, ein Geräusch hören lassen, das dem Brausen der Winde und dem Brüllen der Fluten ähnelt, die gegeneinander stoßen und sich an den Felsen brechen. Hören Sie als Beispiel für eine solche Symphonie die Darstellung eines Vulkanausbruchs in den Indes Galantes von Jean-Philippe Rameau. Das wohltemperierte Klavier aber hatte in einer solchen Ästhetik keinen Platz. So blieb die Ästhetik der Musik in ihren Grundzügen bis zur Wende zur Romantik eine Ästhetik der wortgebundenen Musik. Das Anschauungsmodell, an dem die Wirkkraft der Töne und ihre Fähigkeit zur Nachahmung demonstriert wurden, war die Oper. Sie war gerade jene Gattung, in der die Musik sich in den Dienst des Wortes stellte und nur eines der Mittel des theatralischen Gesamtkunstwerks unter anderem war. Die imitierende Darstellung eines sprachlichen Textes galt als die eigentliche Bestimmung der Tonkunst. Zu den sprachlichen Disziplinen und speziell zur Rhetorik, an deren Vorbild sich in der Zeit des Barocks auch andere Künste orientierten, besaß die Musik als Zeit- und Hörkunst eine enge Affinität. Der Komponist identifizierte sich mit dem Ziel des Redners, die Hörer von der Richtigkeit des Vorgetragenen zu überzeugen und eindeutige Seelenbewegungen zu bewirken. Man nannte sie Leidenschaften oder Affekte. Dabei wurde rationalistisch eine objektive Qualität der menschlichen Gefühlswelt unterstellt. Bereits seit der Mitte des 16. Jahrhunderts wurde speziell im humanistischen Deutschland die Kompositionslehre zu einer Musica Poetica ausgebaut, das heißt zu einer Kunst des schöpferischen Hervorbringens musikalischer Werke. Damals begann man damit, rhetorische Termini auf musikalische Sachverhalte zu übertragen. Man sprach etwa beim formalen Aufbau von Exordium, Confirmatio, Medium, Finis oder Epilogus, also von Eröffnung, Bekräftigung, Mitte, Schluss und Epilog einer Komposition oder von den abgestuften Einschnitten und Satzgliedern wie Komma, Kolon, Semikolon, Punctus, Periodus und Incisio. Man unterteilte das Komponieren und Darbieten musikalischer Werke in die Arbeitsgänge der Inventio, Dispositio, Elaboratio, Decoratio und Elocutio. Das heißt, in die Stufen der Erfindung, Gliederung, Ausarbeitung, Ausschmückung und des Vortrags. Auch regulierte man die Abweichungen vom regulären kontrapunktischen Satz als musikalisch-rhetorische Figuren und legitimierte sie als Schmuck oder als Ausdeutungen des Textes. Es gab kaum einen Bereich der musikalischen Setzkunst, der nicht mit analogen Erscheinungen aus der Redekunst, der Ars Oratoria, verglichen wurde. Beredsamkeit zum Zwecke der Affekterregung war der oberste Grundsatz des Komponierens. Ihn bestätigt noch in der Mitte des 18. Jahrhunderts der Musikgelehrte und Komponist Johann Mattheson mit den Worten: Der Musik Endzweck ist, alle Affekten durch die bloßen Töne und deren Rhythmum rege zu machen. Mattheson, ein klug und kritisch urteilender Augenzeuge der musikalischen Entwicklung, ist der erste Theoretiker, der entschieden die Gleichstellung der wortlosen mit der wortgebundenen Musik vertritt. In seinem Hauptwerk, Der vollkommene Kapellmeister von 1739, betont er bei der Beschreibung des Endzwecks aller Musik ausdrücklich: Allein man muss hierbei wissen, dass auch ohne Worte in der bloßen Instrumentalmusik allemal und bei einer jeden Melodie die Absicht auf eine Vorstellung der regierenden Gemütsneigung gerichtet sein müssen, sodass die Instrumente mittels des Klanges gleichsam einen redenden und verständlichen Vortrag machen. Die Eindringlichkeit, mit der Mattheson die Instrumentalmusik bei seinen technischen und ästhetischen Erörterungen ins Spiel bringt, lässt erkennen, dass die Sache, um die es geht, noch nicht voll akzeptiert ist. Gleichwohl zieht er nur die Konsequenz aus dem unaufhaltsamen Vordringen der Instrumentalmusik, das in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts durch Miralai bedingt und begleitet wurde. Durch die Zunahme des privaten Musizierens in der fürstlichen Kammer und im bürgerlichen Haus, durch den Ausbau des öffentlichen Konzertlebens sowie durch das Aufkommen des musikalischen Verlagswesens und einer popularisierenden Musikkritik. Vier Besetzungs- und Gattungsbereiche standen damals im Vordergrund. Erstens die Sonatenkomposition in Duo- oder Trio-Besetzung mit einem oder zwei Melodieinstrumenten und Generalbassbegleitung. Zweitens die Musik für Klavierinstrumente, die die früher vorherrschende Solomusik für Laute abgelöst hatte. Drittens das Concerto, bei dem nach dem Prinzip wechselnder Klangkörper das Orchester Tutti einem Solisten oder einer Solistengruppe gegenüberstand. Und schließlich viertens die Symphonie für Orchester mit oder ohne Bläser, die aus der Verselbstständigung des Eröffnungsstücks der Oper hervorgegangen war. Führender Vertreter der Streichermusik war Arcangelo Corelli, einer der ersten Komponisten überhaupt, der seine europäische Reputation ausschließlich seinem instrumentalen Schaffen verdankte. Mattheson nennt ihn Fürst aller Tonkünstler. Dessen Werke möchte er ihres Alters ungeachtet zum trefflichen Muster in der zur Kammer gehörigen Instrumentalschreibart erklären. Von Corellis 5 Publikationen mit je 12 Sonaten enthalten die ersten 4 Trio-Sonaten, während die letzte und berühmteste, das Opus 5 von 1700, der Violinsonate vorbehalten war. Die Hochschätzung dieses Opus war so groß, dass innerhalb eines Jahrhunderts nicht weniger als 42 Ausgaben, teils auch in Bearbeitungen für andere Instrumente oder für Orchesterbesetzung, herauskamen. Der langsame dritte Satz der viersätzigen Sonate in D-Moll Opus 5 Nummer 7 ist nach Art einer stilisierten Sarabande gestaltet und erfüllt alle Kriterien der hohen Schreibart im Kammerstil. Der Charakter des vornehmen Tanzes ist der von distanzierter Ehrfurcht und zugleich Grandezza. Bei ihm ist nach Matteson das Gemüt auf lauter steife Ernsthaftigkeit gerichtet. Der Tonfall majestätischer und feierlicher Erhabenheit wird mit allen zur Verfügung stehenden kompositorischen Mitteln verwirklicht. Der auf dem fast durchgängigen Gleichschritt in der Zählzeit von drei Vierteln basierende Rhythmus, der lediglich durch einige für den Tanz charakteristische Punktierungen belebt wird, bedingt die Bewegungsform eines gemessenen Schreitens. Die Regelmäßigkeit der paarweisen, miteinander korrespondierenden Taktgruppierungen gewährleistet den für Tanzformen typischen festen Bau. Die Melodie weist eine kantable Führung auf. Sie ist trotz mehrfacher größerer Sprünge, wie Matteson sagt, füglich, ohne Zwang und Widerwärtigkeit geformt und erweckt den Eindruck gelassener Schlichtheit. Die Bassstimme ist Träger des akkordischen Satzes. Er verläuft zumeist im Wechsel der Grundfunktionen Tonika, Subdominante und Dominante und verleiht dem Klanggeschehen bei aller Beweglichkeit tonale Festigkeit. Septdissonanzen, Vorhalte und Sextakkorde geben dem Gestus strenger Größe noch einen schmerzlichen Zug. Die Tonart D-Moll schließlich fügt sich in die pathetische Affektsphäre ein. Sie enthält nach Matteson etwas Devotes, Angenehmes und Zufriedenes, weshalb sie auch in Kirchensachen die Andacht, in Communi Vita aber die Gemütsruhe zu befördern capable sei. Die große Gebärde des kurzen Satzes wird nicht aufgehoben durch die im Notentext nicht fixierten Auszierungen, die nach dem Brauch der Zeit vom Spieler beliebig angebracht wurden, speziell bei langsamen Sätzen. Die Verzierungspraxis war dabei mehr als nur zur Schaustellung effektvoller geigerischer Virtuosität. Vielmehr sollte sie den Affektausdruck spielerisch auflösen, den ein instrumentaler Satz nach den Vorstellungen der Zeit braucht, weil ein Text als Quelle der Erfindung und als Zweck der Darstellung fehlt. Hören Sie nun den langsamen Satz der Violinsonate Opus 5 Nummer 7 von Corelli in der Bearbeitung und Verzierungsweise seines Schülers Francesco Cimignani. In der Klaviermusik, dem zweiten wichtigen Bereich spätbarocker Instrumentalmusik, wurde neben der Bindung an den Affekt mit Vorliebe die Beschreibung von Bildnissen, von Stimmungen und dramatischen Szenen als Außenhalt der kompositorischen Gestaltung eingesetzt. Es handelt sich also um Tonmalereien oder Charakterstücke, die zu den Vorläufern der Programmmusik zählen und mit ihr im 19. Jahrhundert von der reinen, absoluten Musik abgehoben wurden. Im 18. Jahrhundert begegnete die tonmalerische Deskription noch keinen ästhetischen Vorbehalten. Die Schilderung der hörbaren und sichtbaren Natur und die Porträtierung von Personen waren durch das gleiche Prinzip der Nachahmung legitimiert wie die Darstellung der Affekte. Matteson stellte ausdrücklich fest: Wenn nun einer meinen mögte, es ließen sich ja diese Sachen in der Musik nicht wohl vorstellen, so kann man ihn versichern und überführen, dass er sich nicht wenig betriege. Aber er warnt auch sogleich vor der Übertreibung des Abbildens und deutet damit eher beiläufig an, dass die Fähigkeit der Tonkunst zur exakten Naturnachahmung ihre Grenzen hat. Doch muss darin gute Maße gehalten werden, denn wer das Ding ohne sonderbare Bescheidenheit gar zu weit treiben wollte, dürfte es leicht dahin bringen, dass viel Gezwungenes, Lächerliches und Pedantisches mit unterlaufen müsste. Besonders beliebt war die personen- oder situationscharakterisierende Tonmalerei bei den französischen Klavesinisten. Der bedeutendste war François Couperin, der in 4 jeweils Pièces de Clavecin betitelten Büchern insgesamt um 220 Stücke für Cembalo suitenartig nach gehaltlichen oder tonartlichen Rücksichten zu sogenannten Ordre gruppierte. Alle Stücke tragen Überschriften, Tanznamen, Personen- oder Charakterbezeichnungen und Benennungen theatralischer Szenen und Figuren. In den 2 Eingangsstücken des 24. Ordre aus dem 4. Buch der Pièce de Clavecin von 1730 wird der Unterschied zwischen einem alten und einem neuen Stil zur Porträtierung von Personen genutzt. Die beiden Stücke heißen Les Vieux Seigneurs und Les Jeunes Seigneurs, das heißt die alten Herren und die jungen Herren, die vormals verwöhnte Stutzer waren, also ci-devant les petits maîtres. Das erste Stück trägt den Untertitel Sarabande grave, also ernste Sarabande. Sie drückt weit stärker als das gehörte Stück von Corelli dasjenige aus, was die Zeitgenossen von dem altehrwürdigen Hoftanz erwarteten: Seriosität und disziplinierte Haltung. Vermittelt wird diese Haltung durch das weithin strikte Festhalten am Sarabandenrhythmus mit seinem spezifischen Akzent auf der 2. Zählzeit und durch die in der Oberstimme sparsame, Sekundintervalle und Tonrepetitionen bevorzugte melodische Gangart. Ein voller, gelegentlich bis zur 6-Stimmigkeit ausgeweiteter und oft dissonant geschärfter Klang und eine reiche, präzise, festgelegte Ornamentik prägen dem Tonstück einen 2. markanten Zug auf, den von Pracht und Imposanz. Das tönende Bild aristokratischer Strenge und Bedeutsamkeit wird auch nicht beeinträchtigt durch die häufigen Sept- und Sext-Zusätze zum Dreiklang. Sie verleihen jedoch dem harmonischen Verlauf ein Moment tastender Unruhe und Gespreiztheit, das man unschwer dem Bedeutungsfeld von alt oder alt geworden zurechnen kann. Im nachfolgenden Stück sodann, in der Tat ein Gegenstück, setzt sich die Jugend in Positur. Ohne Prunk, aber dafür in der leichten, spielerischen Eleganz des neuen italienischen Stils. Kaum jemals wird die Zweistimmigkeit verlassen. Die selbstständige Führung der beiden Stimmen ergibt einen lockeren und virtuosen Klaviersatz. Die Grazie der Bewegung in engen Schritten wechselt ab mit übermütiger Sprunghaftigkeit. Die auffallend häufige Wiederkehr derselben und nur minimal veränderter melodischer Figuren und derselben Klänge zeigt an, dass die jungen Herren zwar gesprächig sind, aber nicht übermäßig viel mitzuteilen haben. Hören Sie nun Les Vieux Seigneurs und den ersten Teil von Les Jeunes Seigneurs aus dem 4. Buch der Pièce de Clavecin von François Couperin. Thank you. wie Mattheson's einschränkende Warnung vor der Übertreibung der Tonschilderung erkennen ließ, hegte man Zweifel, ob die musikalische Nachahmung durch Ton und Bewegung jenen Grad an Bestimmtheit erreichen könne, den die Sprache durch das Wort und die Malerei durch Figur und Farbe erzielten. Diese Einsicht setzte sich ab der Mitte des 18. Jahrhunderts mehr und mehr durch. Mit ihr stieg die Bereitschaft, den Mangel an Bestimmtheit in die besondere Tugend der Fähigkeit zur Äußerung des begrifflich nicht Fassbaren umzumünzen. Der Begriff Ausdruck wurde fortan demjenigen der Nachahmung vorgezogen. Er wurde zum zentralen Begriff der musikästhetischen Erörterung und zum Hauptanliegen der musikalischen Komposition. Seine Durchsetzung war gleichbedeutend mit der Erkenntnis, dass Musik sich nicht in objektbezogener Affektdarstellung und Tonmalerei erschöpfe, sondern eine Empfindungssprache eigenen Rechts und eigener Gesetzlichkeit sei. Ihre Überlegenheit beschrieb Jean-Jacques Rousseau. Sie ahmt nicht nur nach, sie spricht. Und ihre unartikulierte, aber lebendige, glühende, leidenschaftliche Sprache ist 100-mal kraftvoller als selbst das Wort. Genau daher rührt die Kraft der musikalischen Nachahmung. Daher stammt die Macht des Gesanges über empfindsame Herzen. Das umstürzend Neue, das sich in der Auffassung der Musik als Ausdruck verbirgt, ist am ehesten zu erfassen, wenn man sich die Inhalte klar macht, die vor und nach dem geschichtlichen Umbruch der Musik zugesprochen wurden. Bei der älteren Auffassung sind die Inhalte, die Affekte und Bilder, also Gefühlszustände, Temperamente, Personencharaktere, auch Naturlaute oder akustische Hervorbringungen des Menschen, alles Erscheinungen, die objektiv nachzuahmen und abzuschildern sind mit den eigenmusikalischen Mitteln der zeitlichen und räumlichen Bewegung der Töne. Der Mensch kommt nur als Gegenstand, nicht als Subjekt ins Spiel. Das eigentliche Subjekt ist die Musik, die vom Künstler lediglich ins Werk gesetzt wird. Bei der jüngeren, der sensualistischen und vorklassischen, freilich über die Vorklassik hinausreichenden Auffassung, sind die Relationen umgekehrt. Der Mensch ist das Subjekt, das sich der Töne bedient, um seine persönlichen Empfindungen zu verarbeiten und kundzutun. Die Musik wird zum Organ der psychischen Befindlichkeit des künstlerischen Individuums. Das Tonstück ist Ausfluss von Innerlichkeit, der seelischem Bedürfnis entspringt und im Hörer sympathetische Gefühle weckt. Der Bach-Schüler Christoph Nichelmann drückt dieses Verständnis, das als Ausgangs- und Zielpunkt musikalischen Tuns einzig den Menschen anerkennt, mit folgenden Worten aus. Die Musik ist ihrem Ursprung nach aus dem Gefühl einer dringenden Not oder einer empfindlichen Lust geflossen. Und so hat sie allemal die Empfindung der Seele zum Grunde und muss ihrem Ursprunge und ihrer Einsetzung zufolge wiederum auf die Erregung der Neigungen und Empfindungen abzielen. Kaum ein anderer Komponist hat sich dem neuen Ausdrucksprinzip überzeugter verschrieben als Carl Philipp Emanuel Bach, der zweitälteste und bedeutendste Sohn Johann Sebastian Bachs. Er gilt als Hauptvertreter der musikalischen Empfindsamkeit oder des musikalischen Sturm und Drangs, obgleich keiner dieser erborgten Begriffe ganz zutrifft. Der eine überspitzt die Gefühlsäußerungen ins Naiv-Sentimentale und der andere betont zu sehr das Eruptive und irregulär Ausschweifende. Die stets zwischen Gefühl und Vernunft ausgleichende Stilhaltung Emanuel Bachs ist von genialischer Gebärde und Rührseligkeit gleich weit entfernt wie vom Mechanischen und Seelenlosen. Die Sätze, die er in seiner berühmten Klavierschule Versuch über die Wahrart, das Klavier zu spielen, über die Verzierungspraxis schreibt, darf man zur Kennzeichnung seiner Klavierkunst verallgemeinern. Es gehört hierzu eine Freiheit, die alles Sklavische und Maschinenmäßige ausschließet. Aus der Seele muss man spielen und nicht wie ein abgerichteter Vogel. Das Spiel aus der Seele heraus, oder wie Bach es auch nennt, das singende Spiel, ist jedoch nicht nur ein Prinzip des Vortrags, sondern auch und vor allem eines der Komposition. Bach demonstriert dies an einzelnen der zu 6 dreisätzigen Sonatinen zusammengestellten Probestücke, die er seiner Klavierschule beigegeben hat. Das langsame Mittelstück der 5. Sonate ist das Musterbeispiel eines ausdrückend gesetzten Tonstücks. Der Grundaffekt der Trauer wird zunächst durch die harmonischen Verhältnisse, die Wahl entferntester B-Tonarten in Moll und Dur und durch einen exzessiven Dissonanzgebrauch bewirkt. Der Trauercharakter wird jedoch entsprechend der Forderung des Komponisten nach affektiver Entwicklung und Abwechslung von momentanen Ausbrüchen der Hoffnung und des Aufbegehrens durchmischt und er wird gemildert durch die vielen als angenehm und belebend beschriebenen Ziernoten. Die Hauptstimme in der rechten Hand ist alleiniger Träger der Melodie. In weiten Bögen ausschweifend vermeidet sie melodische oder rhythmische Wiederholungen. Die Basis der freizügigen Melodieentfaltung bildet das gleichmäßige, 16. schlagende Akkompagnement. Die anfängliche Pause bewirkt, dass der jeweils schlagende Melodieton auf relativ schwerem Taktteil einen leichten Nachdruck erhält. Die zweitönigen Schleifen, die die folgende Note umschreiben, machen, wie Bach sagt, die Gedanken fließend. In der Tat verläuft der Satz wie ein von Gefühlen beherrschter Gedankenstrom. Er beginnt mit einer Frage und einer resignativ anmutenden Feststellung. Es folgen eine erste Aufwallung von Schmerz und danach eine Beruhigungsphase, die schließlich mit einer Generalpause abrupt abbricht. Nach dieser Eröffnung erfolgt aus stillem, aber rhythmisch markiertem Neuanfang eine stetige Steigerung mit schnellen Aufgipfelungen und Abschwüngen und ständigen laut-leise Kontrasten, bis schließlich erneut eine hoffnungsvolle Ruhepartie aufscheint, die wieder durch eine schroffe Zäsur beendet wird. Der Schlussteil bringt nach kurzem beschwichtigtem Ansatz eine plötzlich aufbrechende und abreißende Eruption von wildem Trotz mit geballten Akkordeinwürfen im Fortissimo und eingesprengten, leisen Melodiefetzen. Das Ende aber, mit schwachem Kadenzschritt, dreifach Pianissimo, wirkt wie ein Verhauchen, ein Sich-Fügen in Resignation. Auf dem denkbar knappen Raum von nur 20 Takten spielt sich in Form eines von gespaltenen Gefühlen beherrschten Monologs ein kleines Seelendrama ab. Thank you. Das Prinzip des redenden Ausdrucks in der Instrumentalmusik wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht nur in der Weise einer intimen persönlichen Aussprache aus der Seele heraus verwirklicht, es gab eine zweite Möglichkeit, bei der der Ausdruckscharakter gewissermaßen von innen nach außen gekehrt erscheint und gelegentlich einen Zug von Übersteigerung annimmt. Das Vertrauliche wird ins Extrovertierte, das Empfindsame ins Erhabene verkehrt. Der große, beeindruckende Tonfall ist wichtiger als die gehaltliche Tiefe der Aussage. Adressat der Werke dieses Stils ist nicht der geistes- und seelenverwandte, mitfühlende Zuhörer im kleinen Kreis von Eingeweihten, es ist das bürgerliche Publikum. Geschaffen und in Europa verbreitet wurde der neue Stil, der im Wesentlichen ein für den Konzertsaal bestimmter Sinfoniestil war, von den Komponisten der sogenannten Mannheimer Schule, die sich um den aus Böhmen stammenden Geiger Johann Stamitz scharten. Stamitz baute ab 1741 das Mannheimer Orchester zu einem stark und ausgewogen mit Streichern und Bläsern besetzten Klangkörper aus. Dessen einmalige Spieldisziplin, klangliche Brillanz und dynamische Nuancierungsfähigkeit erregten die Faszination der Zeitgenossen. Der Mannheimer Stil war untrennbar verbunden mit einschneidenden strukturellen Änderungen des Tonsatzes. Hervorstechendstes Merkmal war die Dominanz einer einfach und fasslich gebauten Melodiestimme. In besonderem Maße traf hierzu, was Johann Adolf Scheibe in seiner Wochenschrift »Der kritische Musikus« schon 1739 mit Blick auf die italienische Opernsinfonie folgendermaßen beschrieben hatte. Man kann also aus unseren Symphonien die Trefflichkeit der Melodie auf eine ganz besondere Art einsehen. Sie ist es, welche dieselben schön, rührend, nachdrücklich und erhaben macht. Sie ist es, wodurch wir den Zuhörern, ohne Worte und ohne weitere Erklärung, dasjenige im Voraus entdecken und vorstellen, was sie hernach ausführlicher und deutlicher erblicken. Der erste Satz der Symphonie in D-Dur, Opus 3, Nummer 2 von Stamitz, sie ist 1757 in Paris erschienen, zeigt deutlich, womit die Sprachkraft der wortlosen Melodie und ihre stark gestischen Impulse erzeugt werden. Mit Kontrasten auf engem Raum und einer Steigerung auf der Basis symmetrischer Taktgruppierungen und ausgeprägter Vorherrschaft der Oberstimme. Die Akkordschläge in Tutti auf Tonika und Dominante definieren die Tonart. Von ihnen hebt sich als linearer und dynamischer Gegensatz der leise Beginn des thematischen Hauptgedankens ab. Dieser Hauptgedanke besteht aus einer Tonleiter, die zweifach auf Grundton und Terz ansetzt. Eine stauende Synkope und eine ornamentale, intervallische Veränderung gibt der schlichten Tonfolge Charakter. Der Leitergang erfährt so dann Steigerungen, satztechnisch durch die Imitation der zweiten Violine, melodisch durch die Wiederholung eine Oktave höher, instrumentatorisch durch das Hinzutreten der Blasinstrumente und dynamisch durch das vorgeschriebene Crescendo. An einen ersten Höhepunkt im Fortissimo fügt sich, immer das viertaktige Gruppierungsprinzip wahrend, ein zweiter, noch intensiverer an, bis dann in einer Überleitung zum nächsten thematischen Gedanken die starken Bewegungsimpulse zurückgenommen werden. Nach einer Generalpause setzt der Nebengedanke in der Dominanttonart ein. Er ist dem Hauptgedanken scharf entgegengesetzt, in der Geschlossenheit der liedhaften Struktur, seinem galanten Charakter, in der Harmonik, der reinen Violinbesetzung und der Pianissimo-Vorschrift. Der hier nicht zu verfolgende weitere Verlauf des Satzes erweist, dass die thematische Polarität der bloßen Reihung gegensätzlicher Komplexe dient. Die dramatisch erhebenden, dynamischen Momente des Stamitzschen Symphoniesatzes, die die Zeitgenossen elektrisierten, entspringen einer Kontrast- und Crescendo-Gestaltung, die um ihrer Wirkung willen ohne Begründung durch die Substanz des thematischen Materials praktiziert wird. Sie hören nun den ersten Satz der Symphonie D-Dur Opus 3 Nummer 2 von Johann Stamitz. Thank you. Neben der Gestaltung der Musik als Klangrede oder als Gefühlsausdruck wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts noch eine weitere sprachähnliche Äußerungsform entwickelt. Bei ihr geht es nicht darum, die Komposition wie das Abbild einer wirklichen Rede nach den Regeln der Redekunst anzulegen oder sie als Medium zur Preisgabe subjektiver Innerlichkeit oder intersubjektiver dynamisch-progressiver Lebensgefühle zu nutzen, sondern das Tongeschehen spielt sich ab ohne Bezug auf etwas, was außerhalb der Töne läge, wie ein sinnvolles, geistreiches und zugleich vergnügliches Gespräch, dessen einziger Inhalt eben die Töne sind. Gesprächshaft ist dabei zweierlei. Zum einen die Entfaltung der thematischen Ideen, die sich mit der Logik einer vernünftigen Gedankenentfaltung vergleichen lässt. Zum anderen das Wechselspiel und Zusammenspiel der Instrumente, das abläuft wie das Konstatieren, Bekräftigen und Gegenhalten, das Nacheinander und Miteinander, das Hervortreten und Zurücktreten der gleichgestellten Teilnehmer einer angeregten Konversation, in die jeder das ihm eigene einbringt. Solche Musik entspricht dem geselligen, aber nicht anspruchslosen Musizieren im privaten Kreis. Ihr Sozialcharakter ist bestimmt durch Exklusivität. Ihre ursprüngliche Heimstatt ist die höfische Kammer, in der aristokratische Dilettanten oder Liebhaber und bürgerliche Fachmusiker sich auf der geistigen Ebene gegenseitiger Anerkennung zum gemeinsamen musikalischen Spiel und Genuss zusammenfanden. Gattungsmäßig verwirklicht wurde die Vorstellung einer ebenso gehaltvollen wie distanzfreien und zwanglosen kammermusikalischen Praxis im Streichquartett für zwei Violinen, Viola und Violoncello, das nach 1750, gespeist aus vielfältigsten Quellen, aufkam und wenig später zu einer zentralen Kompositionsgattung der Wiener Klassik avancierte. Begründer des Streichquartetts waren nahezu gleichzeitig und voneinander unabhängig Joseph Haydn und Luigi Boccherini. Haydn schuf nach glaubhaftem Bericht seine ersten Quartette, die er traditionell und zur unterhaltsam lockeren Aufführungssituation passend Divertimenti a quattro nannte, für die Kammermusik im Schloss eines Edlen zu Fürnberg. Mögen Anlass und Besetzung zufällig gewesen sein, so barg letztere doch, dank der klangfarblichen Homogenität und gleichzeitigen Abgestuftheit des klar zeichnenden, voluminösen und biegsamen Streichertons, die beste Voraussetzung, die Vorstellung des hierarchiefreien, individuellen Miteinanders klanglich umzusetzen. Haydns Quartett in S-Dur Opus 1 vermittelt uns einen Eindruck von dem neuartigen Sprachcharakter der Kammermusik. Der Presto-Satz weist eine denkbar einfache und knappe Sonatensatzform mit dreiteiliger Exposition, kurzem durchführungsartigen Zwischenstück und Reprise mit Epilog auf. Thank you. Das erste Thema ist zusammengesetzt aus einem anderthalbtaktigen Terzmotiv, dessen zweiter der drei aufsteigenden Töne mit Triller und Nachschlag verziert ist, sowie aus Sequenzierungen und variativen Veränderungen dieses Motivs. Die Melodie des zweiten Viertakters ist nichts anderes als die Verschränkung zweier Motivvarianten, wobei die zweite als eine reduzierte Urform des Kopfmotivs gelten kann. Das Kopfmotiv wird durch die Stimmen geführt, alle Beteiligten schalten sich nacheinander ins Gespräch ein. Dabei wird durch die Bratsche ein ähnlich elementares, viertönig durch die Quart absteigendes Gegenmotiv eingeflochten. Dieses Gegenmotiv tritt wenig später in der abschließenden Kadenz und im nachfolgenden zweiten Expositionsteil in der zweiten Violine hervor. Der Schlussteil bringt dann im Wechsel von Außen- und Mittelstimmen einen kurzen Dialog. Die steigende Terz und die fallende Quart sind zu Oktavgängen erweitert, die wie eine einvernehmliche Bestätigung wirken. Die Perioden sind im Prinzip regelmäßig gestaltet. Lediglich in der ersten Taktgruppe wird die Symmetrie dadurch beeinträchtigt, dass dem Vordersatz kein entsprechender Nachsatz antwortet, sondern ein Quartenruf der ersten Violine in hoher Lage, der zweimal wiederholt wird. So entsteht der Eindruck, als sei die anhebende Unterhaltung durch einen, wie auch immer gemeinten, Einwurf kurz unterbrochen und abgebogen. Der achttaktige Dialog des Schlussteils wird durch eine wiederum zweifache Kadenz erweitert, womit die Dimensionen der Außenteile der Exposition ausbalanciert sind. Insgesamt wird also der ganze Satzteil auf der Grundlage einer denkbar einfachen, harmonischen und leicht fasslichen metrischen Disposition mit einem Minimum an schlichten motivischen Gedanken bestritten. Das Ideal einer ungezwungenen, geistreichen Konversation scheint hier musikalisch realisiert. Hören Sie nun zum Abschluss den vollständigen ersten Satz des Quartetts in Es-Dur Opus 1 von Joseph Haydn. Sie hörten die 13. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte. Instrumentalmusik als Klangrede von Professor Dr. Wolfgang Ruf. Das Thema der 14. Kollegstunde, Opernreform und Publizistik in Paris, von Professor Dr. Gerhard Allroggen.